Abschnitt 9 aus Der Kaiser von Utopia. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Kaiser von Utopia von Paul Scheerbart, Kapitel 73 bis 81. Kapitel 73. Der sterbende Moritz. Und der sterbende Moritz rief den Staatsrat an sein Bett. Und der Staatsrat kam. Und der Kaiser Moritz sagte laut: Ich sterbe jetzt und sage euch feierlich, ich war der richtige Kaiser, denn ich ließ alles so gehen, wie es ging. Ihr aber seid die Narren, weil ihr etwas Daseiendes in andere Bahnen lenken wollt, während es doch nur eine einzige Bahn gibt, die die richtige ist. Die Bahn, die klar und sicher zum Tode führt. Warum lehrt ihr nicht den Utopianern, dass sie sterben sollen vom ersten Moment ihres Lebens an? Nur das Sterben macht glücklich, das Hinschwinden, das stille Vergehen. Ich wollte, ich könnte das ganze Kaiserreich Utopia mitnehmen, mit euch allen zusammen sterben. Es ist wirklich das Beste von allem. Ich fühl's. Sie tanzen wieder, die alten Kreise. Ich sehe sie. Sie werden kindisch. Und die Gedanken tanzen mit. Und die Köpfe rollen über das Meer, hinaus in die Unendlichkeit. Da brauchen sie nicht mehr zu leben. Da ist es endlich zu Ende. Da versinkt alles. Alles. Und es braucht kein Kopf mehr zu leiden. Ich auch nicht. Ich segne mein Kaiserreich. Möge es sterben so selig, wie ich jetzt hingehe in die bunte Nacht, in der alles ruhig ist. Des Kaisers Kopf sank zurück. Die Mitglieder des Staatsrates bewegten sich nicht. Kapitel 74. Die Explosion. Während der Kaiser Moritz die letzten Augenblicke seines Lebens durchschwärmte, geschah am Schwantuflusse etwas Ungeheuerliches. Mit furchtbarem Knall explodierte eine der Leichen, dass das eiserne Dach in 1000 Stücken hoch in die Luft flog. Eines der Eisenstücke verletzte beim Herunterfallen einen Gelehrten nicht unerheblich am Knie. Nun wurden sofort die anderen eisernen Dächer runtergerissen. Aber kaum war das geschehen, so explodierte die zweite Leiche, so dass kein Atom von ihr übrig blieb. Und diesen ersten Explosionen folgten nun immer mehr, so dass man die übrigbleibenden mit erhöhtem Eifer fotografieren musste, was sich auch verlohnte, da die Leichen kurz vor der Explosion die allerherrlichsten Gebilde zeigten. Aus den Astknorren wurden große korallenartige Gewächse, die an den Spitzen fächerförmige Blätter bekamen. Diese fächerförmigen Blätter opalisierten in allen Farben so glühend und strahlend wie die allerköstlichsten Blumen, und die Künstler waren ganz toll beim Anblick dieser entzückenden Leichenwunder, die immer herrlicher sich entfalteten. Es war so, als sollten alle Formen und Farben der Erde noch einmal im erstorbenen Menschenkörper in zusammenfassender Weise vorgeführt werden. Von der menschlichen Körperform blieb am Ende bloß der Kopf noch erkenntlich. Der Leib sah wie ein riesiger Blumenkorb aus. Mit Korallen und langen Tintenfischgliedern und muschelartigen Wölbungen und mit großen Seesternen und großen Kristallformen und mit Perlen von unbeschreiblicher schillernder, weltspiegelnder Glanzpracht. Kapitel 75. Philanders Rückkehr. Kaum aber hatten die Ärzte den Tod des Kaisers Moritz konstatiert, so erschien in der hohen, offenen Türe der Kaiser Philander im Purpurmantel, mit der Krone auf, dem schneeweißen Haupthaar und mit dem langen weißen Bart. Der Kaiser Philander stand in der Türe ganz still und starrte seinen Staatsrat an, und der Staatsrat sah seinen alten Kaiser an, als sähe er ein Gespenst. Und es bedurfte einiger Minuten, ehe man sich wieder an die Gegenwart des alten Kaisers gewöhnte. Der Philander musste doch lächeln, als er sah, wie unheimlich sein Erscheinen wirkte. Als ihm aber mitgeteilt wurde, dass der Kaiser Moritz soeben gestorben sei, da sträubten sich dem Kaiser Philander unter der Perücke die Haare in die Höhe. Dann aber ließ der alte Kaiser sofort die Maschinen, die für die Todesposaunen gebaut waren, in Bewegung setzen. Und dann ertrönten die mächtigen Posaunen so gewaltig, dass ganz Ulalaipu erwachte. Und die Todesposaunen erschütterten die Luft drei volle Stunden hindurch, und alle Fenster in den Häusern der Residenz wurden hell. Es war eine finstere Nacht. Wolken verhüllten den ganzen Himmel. Kapitel 76. Der kranke Philander. Am Abend des nächsten Tages wollte Philander seinen Staatsrat rufen lassen und seine ganze Kraft zeigen. Da fühlte er etwas Schweres in den Beinen, und er sah zufällig seine linke Hand an und sah blaue, rote und grüne Flecken auf dieser linken Hand. Philander rief den Beamten zurück, der den Staatsrat rufen sollte. »Lass den Staatsrat, hole die Ärzte, bringt mich zu Bett.« Es geschah, wie er sagte. Und die Trauerkunde von der Erkrankung des Kaisers ging durch das ganze Land. Aber es zeigte sich keine Teilnahme. Nur der Astronom Haberland erschrak sehr, als er vom kranken Philander hörte. Kapitel 77. Die Hand. Kaum lag der Philander im Bette, so zuckte ein Gedanke durch sein Gehirn, so daß er sich plötzlich hoch aufrichtete. »Messer! Messer!« schrie er. Man verstand nicht, was er wollte. Doch da kamen die Ärzte, und denen schrie er schnell zu. »Amputiert mir die Hand!« Doch mit Blitzesgeschwindigkeit hatte ein jüngerer Arzt das Hemd vor der Brust aufgerissen, und da waren auch schon auf der Brust die Flecke. »Es ist zu spät«, sagte er traurig. Da brüllte der Kaiser auf wie ein wildes Tier und sank dann weinend in die Kissen zurück. Kapitel 78. Die Vorwürfe. Und der kranke Philander sprach heftig in seinem Innern, während seine Lippen bebten. »Ich habe mir in meinem Leben zu viel Zeit gelassen. Das nun ist die Strafe. Ich bin der Genusssucht nicht heftig genug begegnet. Das ist nun die Strafe. Kurz vorm Ziel ein kranker Mann. Und welche Krankheit? Der Triumph der Genusssucht ist diese Krankheit. Ich hätte schon früher begreifen sollen, dass Genießen nicht Leben heißt. Das wäre doch zu leicht. Warum habe ich nicht in meinen jüngeren Jahren das Volk aufgerüttelt, wie ich's jetzt wollte? Ich werde furchtbar bestraft. Und diese weiche Stimmung und diese Wonne in allen Gliedern, oh, wie verführerisch ist das Genussleben. War ich für das große Weltenleben noch nicht reif?« Er machte aus seinen beiden Händen zwei knochige Fäuste. Kapitel 79. Die Wut. »Ich will raus aus diesem Bett«, schrie er plötzlich. »Ich will«, schrie er noch heftiger, »auf dem Seebalkon sterben, vor allem Volk, hebt mich raus.« Man hob den Kaiser auf und setzte ihn auf einen Sessel. »Der Sessel ist mir zu weich«, schrie er wieder. Da sagte aber der Oberarzt, »Grandiosität dürfen nicht hart sitzen. Grandiosität dürfen auch nicht auf den Seebalkon getragen werden. Es regnet. Es ist doch möglich, dass die Krankheit vorübergeht, und dementsprechend müssen wir vorsichtig sein.« Da sah der Kaiser mit leuchtenden Augen auf und rief, »Ja, ich will gesund werden, lasst mich allein. Und alle gingen hinaus und ließen den Kaiser allein. Kapitel 80 Das Gebet. Wie alle draußen waren, wollte Philander allein aufstehen, und dabei fiel er lang auf dem Teppich hin und blieb liegen. Da faltete er die Hände zusammen und sprach leise und schnell: Erhabener Geist, der du uns alle führst und dem wir keinen Namen geben wollen, erhöre mich. Vernichte nicht mein irdisches Leben. Ich will leben, leben, wie eine Welt lebt, so will ich leben. Nicht bloß will ich ein einfaches menschliches Genussleben leben. Vergib mir, dass ich doch so oft ihm nicht widerstanden habe. Aber es soll anders werden. Erhöre mich noch ein einziges Mal. Ich werde kämpfen um das große Leben und meinem Volke das große Leben begreiflich machen. Ich werde mich bessern. Ich werde stark werden. Vergib mir meine Schwäche. Lass mich nicht versinken. Rette mich. Ich will meine Sehnen anspannen. Ich will mir Schmerz machen, dass ich nicht versinke. Und mit gewaltiger Anstrengung kroch er nun auf allen Vieren zum nächsten Tisch, auf dem Instrumente lagen, und mit einer spitzen Nadelbürste stach er sich in den Arm, dass es blutete. Da schrak er aber zusammen. Der Blutverlust konnte gefährlich werden. Er klingelte. Und die Ärzte kamen und verbanden den kranken Philander, so daß der Arm nicht mehr blutete. Dann aber ließ sich der Kranke ein hartes Holzlager machen und lag nun ganz still. Kapitel 81 Der Kampf. Jetzt jagten sich die Gedanken durch Philanders Kopf mit größter Schnelligkeit und wollten immerzu in reizende, weiche, feine Phantasien hinein. Es war so, als ob überall kleine, feine Engelsköpfchen auftauchten und den Philander anlächelten und winkten und fortzuführen suchten in weiche Wolkenbetten, allwo man versinken kann. Aber der Philander zwang andere Bilder hervor, schauderhafte, grässliche, blutige, wilde Raubtiergestalten, die sich bissen und sich zerrissen. Und immer glühender wurde Philanders Körper. Die blauen, grünen und roten Körperflecke leuchteten durch die Bettdecke. Und dann befahl der Kranke, mit Gläsern und Schüsseln zu klappern. Und das geschah, es musste aber bald eingestellt werden, da dadurch eine Verwirrung der Gedanken herbeigeführt wurde. Wieder machte der Kranke Fäuste aus seinen Händen und sah stark gerade aus und begann zu reden. Haltet fest am Leben, lasst nicht los, werdet hart, immer härter, wie Steine müsst ihr werden. Der größte Teil des Sterns Erde besteht auch aus Steinen. Die Sterne werden auch hart, und die führen ein Weltleben, das größer ist als ein irdisches Genussleben. Und so sprach er weiter, bis er heiser wurde. Ende von Abschnitt 9.